Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands, immer noch. Heute haben wir ein neues Thema. Wir machen auch mal was Neues. Wir machen heute ein Ranking, und zwar ein Attacken-Ranking, weil wir bisher sehr wenig über die Attacken geredet haben. Und wir ranken heute die Lieblingsattacken von Flora Mon. Hallo Flora. Hi. Von Rusty. Hallo. Und von mir Meso. Ja, wir haben jeder uns vorher ein paar Gedanken gemacht und würden die Listen einfach so rückwärts hocharbeiten und mit den Besten aufhören. Und zwar alle Attacken. Nicht nur die Sailor Senshi, sondern wirklich alles. Mhm. Alles und jeder. Wobei ich tatsächlich nur Sailor Senshi drin habe, aber... Ja. Und wir haben uns auf den 90er Anime beschränkt. Mhm. Das war schon ein bisschen eine Beschränkung, aber die meisten Attacken gibt es eben da. Und die von Sailor Mew sind jetzt auch nicht so spektakulär. Und die am besten animierten, finde ich, sind da schon. Und Crystal kann ich nicht ganz gut vergleichen. Mhm. Rustys Liste ist etwas kürzer, aber wir haben auch gesagt, wann immer eine Attacke erwähnt wird, die jemand anders gelistet hat, kann man da gleich einhaken und sagen, ich habe die auf Platz so und so. Mhm. Aber wenn es Platz 1 wäre... Ja, Rusty selbst hat dann auf Platz 1 eine, die bei mir unter den Honorary Mentions unter Ferner liefen. Ehrenwerte Erwähnung. Also für zum Thema Spannungsbogen. Ehrengast. Ja, das passiert. Das wird uns aber, denke ich, die ganze Zeit passieren. Ich glaube nicht, dass wir dieselben Platzierungen haben. Glaube ich auch nicht. Okay. Also die Ferner liefen, die Honorary Mentions, die wir gut finden, aber nicht auf den ersten Plätzen haben. Was hast du? Ich? Ja. Ich habe bei den Honorable Mentions direkt einmal gefuscht, denn ich habe eine Crystal-Attacke drin. Das ist okay. Aber die einzige, die ich überhaupt drin habe in der gesamten Ranking. Einfach nur, weil ich die so hübsch animiert finde. Dann lass sie drin. Und die macht auch gar nichts. Das ist der Flower Hurricane. Das ist die Attacke, die Makoto benutzt mit diesen Blütenblättern. Und die macht gar nichts. Den hatte ich auch drin. Und dann habe ich gemerkt, das ist PGSM. Das kann ich gar nicht nehmen. Ich habe es sogar noch da stehen und habe es nur durchgestrichen. Ja, ich finde den einfach süß. Also ne, der macht ja überhaupt null. Aber was ich an dem auch gefällt, ist, dass das ja so ein bisschen diese Rückkopplung ist, dass sie ja auch was ja passiert durch die Assoziation mit Jupiter, beziehungsweise dem Wort für das Wort Jupiter und dem Kanji für das Wort Holz. Das ja eben diese auch Naturelemente mit drin hat. Aber ich finde, in der Attacke finde ich das einfach wunderschön und deswegen ist sie in meinen Honorable Mentions. Ich finde auch, ansonsten, das ist eine gute Charakterattacke, weil sie hat eben, sie mag Blumen, aber sie kann auch zuschlagen und das packt alles in eine Attacke. Genau. Deswegen ist der da drin. Ja. Dann aus einem sehr untypischen Grund ist bei den Honorable Mentions bei mir die Moon Tiara Action, also der Moon Tiara Boomerang, Quasi manchmal auch. Einfach deswegen, weil das eine der wenigen Attacken ist, die man durch die gesamte Serie sieht. Selbst wenn sie längst Super Sailor Moon ist oder so, wenn man irgendwas kaputt schlagen muss, benutzt sie ihn immer wieder. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil das heißt, die Attacken werden gar nicht ersetzt. Das ist nicht wie in so einem klassischen Pokémon-Spiel, wo man vergisst das eine und lernt das neue, sondern sie benutzt sie halt nicht mehr so häufig, aber sie könnten sie noch benutzen, die alten. Also das wir haben Mondstein, Flieg und Sieg natürlich aus naheliegenden Gründen gerankt. Ja. Weil der Mondstein drin ist, aber ich mag sie, also ich habe sie auf Platz 4, Rusty. Ja. Ich habe sie auf Platz 3, da hier nur 3 Attacken, wirklich theoretisch sind es 4. Aber warum hast du sie gerankt überhaupt? Keine Ahnung, sie bleibt irgendwie am meisten noch im Gedächtnis. Und das ist bei mir auch, weil es die erste ist, die man sieht. Klar, sie hat auch den Mondstein drin, das fand ich immer schön. Und der Mondstein, weil er in der Titelmelodie drin ist. Und ich liebe die deutsche Titelmelodie. Außerdem, ich habe noch ein paar Honorable Mentions, aber einmal habe ich noch drin Akio Taishan. Das ist die Das ist die Attacke, die Marx benutzt, wenn sie, beziehungsweise auch Wei eben, das ist dieser Schwur, dieser Bann, das ist das Ja. Blatt, das sie auf die Leute macht. Und das, daran finde ich eigentlich toll, dass das eine Attacke ist, die sie als Rey hat und Genau. nicht als Marx. Und deswegen ist sie bei mir auf Platz 6. Ja. Die ist mein Platz 6, weil es eben, also Mars natürlich, und weil Rey, weil es was ist, was sie auch ohne ihre Verwandlung machen kann, weil es einfach was ist, was aus ihrem Shinto kommt, aus ihrer Genau. Beschäftigung damit, aus dem Bannen von bösen Geistern. Es ist eine Kraft, die ihr ganz alleine, also nicht ihr alleine, die haben vielleicht auch andere, aber es ist ihr Ding. Ihr. Warte mal, das ist auf Deutsch, ist doch mal weiche, Weiche böser genau. Geist, ja. Weiche böser Genau, das ist Geist. auch, glaube ich, die Ich habe direkte das eigentlich nur so Übersetzung. im Manga in Erinnerung irgendwie, nicht aus dem Anime. Gleich am Ja. Anfang, als Usagi in Ach ja, den Schrein stimmt. kommt, schmeißt ihr so ein Blatt an den Kopf, Genau. weil sie denkt, Usagi muss furchtbar dämonisches Element sein. Meine Güte, wie regt mich die auf? Zack. Ich Sie muss sagen, reagiert ich habe. auf Usagis magische Signatur, schmeißt ihr das Ding an den Kopf. Usagi kippt gleich um, oder? Und Usagi haut es erstmal um, Genau. genau. Genau. Aber auch generell, sie macht das ständig. Sie macht das auch, sie macht das als Mars und sie Ja. macht das als Rey. Und es gibt Stimmt. in dem R-Movie, in dem ersten Film, gibt es so eine schöne Szene, wo ganz viele Leute besessen sind und sie macht das einmal in Reihe und alle fallen um. Ja. Das ist also auch eine sehr mächtige Attacke, die sie einfach nur als Rey hat. Ja, es ist immer interessant, sich damit zu beschäftigen. Böse Geister und Yoma, die Parallelen. Also Akiyotai-san ist eine gute Attacke, ist bei mir auf Platz 6. Ansonsten, die nächste ist tatsächlich die einzige, wo ich auch noch wirklich den deutschen Titel zu kenne. Das sind die Zuckerherzen für die Gerechtigkeit, der Pink Sugar Heart Attack. Ja, Einfach, nicht weil ich den Granny. so lustig finde. Ja, sie sind, sagen wir mal so, man erinnert sich. Ja, das Ja, man ist. erinnert sich. Ja. Also das Warte ist auch mal. der Running Gag. Also die Zuckerherzen für die Gerechtigkeit, das, was Freunde von mir immer, immer rufen, wenn ich erzähle, ich mag Sailor Moon, dann ist es das, was mir entgegenkommt. Ja. Ich bin kein Ja, sie sind Fan. schon Warte mal, albern, das ich ist finde die sie witzig. Attacke von. Chibiusa. Ja, Chibiusa. boah. Das ist diese Die macht dann Slapstick-Attacke, die Puff. ständig nicht funktioniert, Die macht ja. Puff, Puff, genau. Ich Puff, wollte Puff, gerade Puff. sagen, es ist Ja. die Attacke, die praktisch nur so ein einziges Mal wo man erstmal 10 Versuche braucht, bis sie funktioniert. Und die auch nicht sehr Genau, viel genau die. ausrichtet. Einerseits natürlich logisch, dass man nicht einem kleinen Kind solche zerstörerischen Kräfte gibt. Andererseits auch nervig. Ja, sie ist total nervig. Deswegen ist Es sie ist Honorary lustig. Mentions. Also Aber die ich finde Comedy. sie halt albern. Ja. Ja, genau. Die Comedy ist Deswegen gut ist sie bei mir gemacht, auch aber nicht. die Attacke als solches mag ich nicht. Meine Honorary Mentions sind das Flötenspiel von Ale. Ach Ich so, ja. bin. Von Ale und Anne habe ich gemischte Gefühle. Ich finde sie wunderschön gezeichnet. Ich mag ihren Arc einfach von der Art, wie es aussieht. Aber die einzelnen Episoden und die ganze Idee, dass sie sich verlieben in Mamoru und Usagi, nicht mein allerbest. Also, ich bin nicht der allergrößte Fan von Ale und Anne. Aber wenn er Flöte spielt, das finde ich sehr, sehr schön. Weil es eben, sie sind sehr schön. Sie sind ja auch nicht rein böse. Aber sie sind wirklich nicht diese hässlichen, schrecklichen Yomas. Sie haben auch ihre Kardiane, die natürlich. Sie haben, glaube ich, den Straßenbahn-Kardian. Das ist, glaube ich, einer von ihnen. Der ist natürlich klasse. Aber. Einfach, es klingt sehr schön, es ist ein schönes Flötenstück. Es gibt ihnen irgendwie ein ganz eigenes Gefühl Das als stimmt, das Wesen. macht es überhaupt? Er beschwört damit irgendwas herauf, oder? Es macht schon irgendwas. Er beschwört die Ja, es macht Kardiane relativ damit. viel. Also die Kardiane beschwört Ja. er. Das ist auch, wir sehen auch den Moment, offensichtlich kann das auch irgendwie Gefühle lenken. Zumindest versucht er das bei Usagi immer mal wieder ein bisschen. Also es ist so ein bisschen, es zieht auf jeden Fall einen Bann. Ich glaube, er bespielt die Karte und dann kommt der Kardian raus, oder? Ja, Ja. das ist die primäre Attacke. Aber Und er ich macht habe, es ja auch ja. als Taijuro des Öfteren. Ich habe auch reingehört nochmal jetzt vor dem Podcast. Es ist wirklich schön. Was Das immer stimmt. man von dem Arc halten mag, ich bin gemischt, wie gesagt. Ich finde sehr schöne Dinge in dem Arc und es sieht vor allem gut aus und es klingt schön. Aber also das ist definitiv ein Honorary Mention. Dann habe ich den Sailor V-Kick. Als Honorary Mention. Man sieht ihn eigentlich nur ein oder zweimal. Am Anfang Usagi, die versucht, ihre eigene Haustür einzutreten. Sie sich beinahe die Knie bricht. Ich mag den Sailor V Kick eigentlich aus dem Sailor V Manga. Da ist er klasse. Da ist er wirklich super Comedy, er ist super witzig. Man sieht Minako ihn tritt eigentlich alle möglichen öfter, als Leute man ins meint. Gesicht. Hä? Ja, man sieht ihn öfter, als man meint. Also Susi, Echt? Okay. er kommt zum Beispiel auch vor, Minako benutzt ihn, als sie Sailor Moon impersonifiziert, also als Okay, sie sich als klasse. Sailor Moon verkleidet in S. Ja. Und es gibt die Variante des Sailor Moon Double Kick, den machen Chibiusa und Usagi gemeinsam in Super S, relativ Okay, häufig. cool. Ja. Das ist eine gute Sache. Das ist einfach, ja, also ich habe noch eine sehr brachiale Attacke, die ist bei mir auf Platz 9, da kommen wir noch dazu. Ich finde nicht, dass alle brachial sein müssen, aber ich habe großen Spaß an denen, die es sind. Nein, ich habe noch Ja. zwei brachiale, also ja. Eine weitere Honorary Mention sind die Wasserattacken von Thetis, weil Thetis ein griechischer Wassergeist ist, weil man da mal wirklich die griechische Mythologie auch rein bemüht hat und weil ich Thetis eben auch mag als ein Yoma mit Charakter. Und ich fand es ja passend. Und es ist sehr eindrucksvoll. Und eigentlich ist Wasser ja auch was sehr Mächtiges. Ja, total. Sie müsste auch viel stärker sein, als sie ist. Man hat sie ein bisschen verheizt. Ja, das Und stimmt. ich habe Death Reborn Revolution. Ich glaube nicht, dass wir im Deutschen diese Version haben von einer Saturn-Attacke. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Da kommt schon Ich weiß nicht, wie vor, sie heißt, aber sie aber. heißt nicht so cool. Ich finde den englischen Namen einfach cool. Und ich glaube, das ist auch der Manga-Name. Und es gibt wohl ein Spiel, das daraus Death Ribbon Revolution gemacht hat. Ja. Was? Aber Was? Reborn, das Ja. Original muss Reborn heißen. Death Ja. Reborn Revolution fasst einfach Saturn gut zusammen. Das stimmt, das Sie stimmt. dreht immer wieder dieses Lebensrad und es kommt immer wieder zur Wiedergeburt von Dingen, die, also dieses Zerstören und Erschaffen als ein Ja. Konzept. Warte mal. War es nicht so, dass Saturn zerstört und Sailor Moon muss wieder erschaffen oder so? Nein, Saturn kann, glaube ich, auch. Nein, sie können das Gute auch. Also Frage. sie, Ha. Das genau. variiert, welche, was du anguckst. Ich glaube, im Manga ist es ein bisschen anders. Aber das ist jetzt ein komplett anderes Also das ist Streitthema. eine Attacke, die ich Also nicht um die ihre Ohren gehauen Canon-Kräfte gekriegt. sind Death und Rebirth. Und Okay. das quasi. Ja. Das heißt, sie soll schon diejenige sein, die es irgendwie vorbereitet. Okay, also die fand ich schon sehr cool. Und dann noch die letzte Honorary Mention ist Licht des Silbermondes, Schein und Heile. Das ist die allerletzte Attacke, die sie im Anime hat. Sie hat eine tolle Choreo. Ich bin nicht der größte Fan von diesen Eiskunstlauf-Choreos, wo sie ihre Pirouetten drehen, aber das ist eine Choreo, da hat sie einen Stab und es ist schön animiert, finde ich, es ist schön choreografiert und sie hat diese Federn. Und diese Federn sind ja wirklich, ja, also seit mich jemand eben auf Tumblr darauf aufmerksam gemacht hat, dass das eigentlich ein unbeabsichtigter Dick-Joke ist, dass die also sehr phallisch aussehen und sie ist von Hunderten von denen umgeben. Seither finde ich das immer eine sehr lustige Attacke. Die Sehr gut. Dick Ich habe noch Feathers. zwei Honorable Mentions. Okay. Ich habe einmal noch den Verwandlungsstift. Oh, Den, ist oh. keine Attacke, aber sehr gute Menschen. Ja, sehr gut. Du hast Tethys genommen, also. Also die hat Attacken, die überspült die Leute mit Wasserwellen. Ja, du hast sie als Person genommen, deswegen nicht hat die Attacke Ja, direkt. die Tethys-Attacken, ja. Okay. Nur weil der Verwandlungsstift, der hat auch eine Animation, der hat auch und der hat Ja. definitiv Kräfte, auch wenn er und er wird auf eine andere Art von Attacke eben benutzt irgendwie, weil er ja, weil sie sich ja damit irgendwie sehr viel auch an Situationen bringt, in denen sie dann helfen kann. Deswegen fand ich den ganz toll. Und dann habe ich noch, einfach weil das der Running Gag des Fandoms für mich ist der Star Gentle Ja, Uterus. das ist mein Platz, lass mich schauen, Platz 5. Einfach weil Ja. der Name so gut ist, wo ich denke, Ja, ich weiß einst. gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt. Aber Auch so, glaube ich. Nein, ja. nein, ich weiß, ich habe es aufgeschrieben, es ist nicht da. Ich weiß nicht mehr. Also es, die sind ja Aber. meistens irgendwie Sailor Star, Strafe sie, heile sie und so weiter. Das Ja. sind ja noch ganz andere. Aber dieser Star Gentle Uterus mit Gentle diesem Uterus kleinen ist Ding. kein guter Name, weil Star Ja. Harsh Uterus. Überleg Ja. mal, wie viele weibliche Bösewichte Ja. wir haben, ihren Uterus zu verfluchen. Und das wäre jedenfalls eine sehr Ja. viel barbarischere und aggressivere Attacke als. Und vor allen Dingen diese Kombi dann mit diesem kleinen Plastiksternchen in Lass der mich deine Hand. Gebärmutter besänftigen, ist zwar echt eine schöne Sache, aber keine gute Attacke. Ja. Also ich hätte Verwendung für diese Attacke hin und wieder, aber der Name ist einfach gut. Ja, bei mir Sehr Platz schön. 5. Ja. Gut. Hast du noch, was hast du, Honorable Mentions? Nicht wirklich. Ich wollte noch was zum Verwandlungsfüller sagen. Ich finde es so schade, dass sie den später nicht mehr haben. Ja, das Natürlich, stimmt. ja, Also den haben sie nur in der in ersten Crystal wird er, Staffel. nein, in Crystal wird er ja häufiger benutzt. In Crystal benutzt sie ihn noch in S. Im Infinity Ja. Arc. Das finde ich schöner. Tatsächlich benutzt aber auch in Crystal auch Minako immer noch ihren Verwandlungskompakt, den sie hat aus Sailor Den finde ich V-Zeiten. auch sehr schön. Und in PGSM haben sie ja das Handy, mit dem sie Leute fotografieren können und sich dann deren Outfit anverwandeln können. Das ist auch sehr, sehr Ja. cool. Und vor allem wird es später nochmal gebracht, wo sie sich gegenseitig Dinge durchprobieren. Was hast du, was hast du? Wir brauchen ein schönes Kleid. Und dann hat Rey eben nur Feuerwehrleute, Polizisten und sagt, ja, das ist für den Job, das ist eben nicht für mein Vergnügen. Ich habe Dinge aufgefotografiert, die man brauchen kann und keiner versteht das. Alle anderen haben sich tolle, schicke Sachen fotografiert. Und Ami zum Beispiel hat was fotografiert, was die anderen skandalös sexy finden. Was? Das ist auch ein Wie netter vorher Moment. geheißen. Ich weiß nicht, was an diesem Kleid skandalös ist. Wahrscheinlich kann man das Vorderteil einfach, also man kann an dem Vorderteil irgendwie ziehen. Vermutlich fällt das Vorderteil ab und man steht oben ohne da. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, alle sind etwas, ja. Völlig überrascht, dass Ami solche Sachen fotografiert und Ami so grinst nur etwas verlegen und sagt, naja, hat mir gefallen oder sagt nichts. Und Ja. da, Die Folge das muss ich nur hätte anschauen, ey. Riesen-Comedy-Potenzial gehabt und vor allem sich mal eben verwandeln zu können, ist wahnsinnig nützlich, um sich irgendwo einzuschleusen. Total. Aber wir schweifen gerade wieder ein bisschen ab, oder? Ja, aber Das machen sie nein. auch, aber das macht die Attacke ja auch. Also im Infinity Arc benutzen sie die Attacke so. Also Ja. da verwandelt sich Usagi in eine Schülerin der Mugen-Schule, Eben. um da eben zu spionieren. Und das macht im Endeffekt Minako genauso. Tatsächlich in einen männlichen Mugen-Schüler. Wir haben außerdem auch wieder Crystal und Manga, auch das Mal, wo sich Usagi in einen Bräutigam verwandelt, um eben an Makoto dran zu kommen, als sie in dieser Ja, Braut das mag ich auch. Das mag ich total. Dingsladen Ja, Zeug. und solche Ja. Sachen würde ich gerne öfters sehen. Genau. Also ich habe noch ein Honorary Mention, aber ich sage es jetzt nicht, weil es auf Rustys Ranking ist, dann kann er es nachher selber sagen. Sehr gut. Okay, dann sag mal deinen Platz 10, weil mein Platz 10, da habe ich einfach alle diese Ehrenmitglieder reingeschoben, die nicht gerankt sind, aber die ich erwähnen wollte. Das heißt, ich habe nicht wirklich noch jetzt einen extra Platz 10. Dann sag mal Mein deinen. Platz 10 ist genauso eine Eislauf-Rum-Twirler-Geschichte, wie du sie eben erwähnt hast. Das ist der Moon Spiral Heart Attack. Das ist die Attacke, die sie hat in der dritten Staffel, die sie Mit dem sowohl als Sailor Moon als auch als Super Sailor Moon das hat. Zementherz. Ja, Genau, das das ist mein Platz 3. Zementherz. Ich Ach liebe es. so, Aber ich ich finde liebe die. es Ja, nicht wegen der Pirouette, sondern, also die Choreo, ehrlich gesagt, habe ich sogar geschrieben. Nicht so tolle Choreo in meinen Notizen. Aber es ist eine sehr schöne Attacke. Es ist eine sehr schöne Staffel. Das beeinflusst natürlich auch, wie, also. Wenn die Episode gut ist, dann ist natürlich auch die Auflösung durch die Attacke schon mal besser. Ich mag den Skullcracker, also die Waffe, die sie hat. Und ich mag wirklich das Herz. Ich finde das so eine schöne Sache, dass man von Usagis Herz auch dermaßen ja. geplättet und Ja. wirklich. Das auch. Ich mag aber auch außerdem dazu, ich finde die Musik von der Attacke ganz toll, muss ich sagen. Und das ist in zwei Versionen. Einmal, du siehst halt, wo die Kraft hergezogen wird. Das erste Bild dieser Attacke ist, bevor sie, als die normale Sailor Moon ist das Schloss auf dem Mond. Ja. Und beim zweiten Mal, als Super Sailor Moon, ist es dann ein Bild vom Gral. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Visualisierung, wo kommen die Kräfte jetzt eigentlich her? Okay. Also auf Deutsch Deswegen, habe das ich finde ich auch aufgeschrieben, spannend. auch wie es heißt, weil ich habe mir die auch das auf irgendeinem von den Wikimoons hat die Clips dazu. Es ist Macht der Liebe, Flieg und Sieg oder Mächte aller Zeiten, lass die Liebe sich verbreiten. Das Genau, kenne ich. genau. Und das sind, finde Das ich, ist gute sehr schön. Sprüche. Das stimmt. besser als wie ein Pokémon die Attacke anzusagen, obwohl die Namen von den Attacken oft besser sind. Also es gibt auch, ich habe auch auf meiner Liste Attacken, wo ich den CW genommen habe, weil der englische Name so cool ist, wie wir das mit Star Gentle Uterus gemacht haben. Ja. Also habe ich noch eine. Okay, das ist dein Platz 10. Das ist mein Platz 3. Okay, dann sage ich dir mal meinen Platz 9. Platz 9 ist Eugial oder Eudial, die Brachialmethode mit ihrem Auto und ihrem Gewehr. Sie bricht also vorwärts oder rückwärts mit dem Auto durch Wände oder durch Fenster. Also sie rast einfach in ein Gebäude, schaut sich um, findet die Person, erschießt sie, schaut nach, ob die den Sternenkristall hat, den sie braucht, und dann fährt sie aus dem Gebäude genauso wieder raus. Das ist einfach sehr un-Sailor Moon. Da wird eben Ja, keine Ballettchoreo gemacht, das sondern Eudial hat ein Ziel und da wird geradewegs drauf zugefahren. stimmt. Ja, das stimmt. Das ist Und sehr süß. das war immer Die gut. Episoden, sie hat ein paar sehr gute Episoden. Also wo sie in die Kunstschule reinfährt oder so, das sind schon. Ja, rückwärts ja in den Bus reinfährt und dann verschwunden und all sowas. Ja, was war das? Sie ist einfach so ein No-Nonsense-Charakter. Und das sind ihre No-Nonsense-Methoden. Und das ist, sie ist auch von ihrem Outfit eben nicht ganz so mädchenhaft, Ballettrattenmäßig. Und mir hat es gefallen, weil sie schöpfen das komödiantische Potenzial voll aus. Das ist mein Das Platz stimmt. 9. Also ich Mein habe, Platz 9 ja. sonst ist der Sailor Teleport. Ah, okay. Den finde ich, also A, finde ich schön, dass er eben nur gemeinsam funktioniert, dass sie sich da mal in anderen Welten. Ich finde, er ist aber auch immer sehr dramatisch gezeigt. Also er hat immer ganz majestätische Musik. Es dauert immer so ein bisschen. Sie müssen sich alle ganz konzentrieren. Sie müssen zusammenarbeiten. Und es geht darum, immer die Steine und der Asphalt kaputt. Das letzte Bild ist immer, wie entweder die Katzen hinterbleiben und die Steine wieder runterfallen, oder eben nur die Steine runterfallen und sie sich alle Sorgen machen, ob auch alles gut wird, die hinterlassen sind. Aber das finde ich Stimmt. irgendwie schön. Und wie oft schon einfach dann die Pflastersteine beim Hikawa-Schrein jetzt komplett zerstört wurden durch diese Kackattacke. Ja, das ist sehr effektiv und das wird auch immer in den Ja. dramatischsten Momenten gemacht. Und dass sie die Fähigkeit Genau. haben, ist wirklich auch sehr, sehr, sehr sinnvoll. Zum Ja. Beispiel, also was ich glaube ich, wo ich glaube ich die meiste Erinnerung an die Attacke habe, ist glaube ich, als sie auf Rubeus seinem Schiff sind, oder was immer das ist, seinem. Und sich Sein dann Raumschiff. rausteleportieren müssen, weil das Schiff abfackelt oder so. Und dann irgendwie noch Chibiusa irgendwie überreden müssen oder so. Das, was ich noch am meisten Erinnerung habe. Ja. Andere Szenen kenne ich gerade nicht. Ah, sie machen es relativ häufig. Sie machen Ja. es einmal, um zum Nordpol zu gelangen. Sie machen es in sämtlichen Filmen, um auf irgendwelche Meteoriten zu landen. Sie machen das am Ende, im ersten Stars Arc machen sie das komplett auch nicht nur zu fünft, sondern zu zehnt, um in diese Welt von Helenia zu gelangen. Also es passiert relativ Ich habe es häufig. nicht als Attacke abgespeichert, aber ich mag ja eigentlich alles, was in der Gruppe gemacht wird. Und das ist eine, die sie alle zusammen machen. Die hätte ich dann Ja. natürlich nehmen sollen. Ja, das ist super. Also das muss ich sagen, das ist auch mit Platz 9 viel zu niedrig gerankt. Den hätte ich höher gerankt. Wenn ich sie als Attacke und nicht Ja. als Transportmittel, aber es stimmt, es ist extrem viel Energie, extrem viel Effekt und alle zusammen. Das ist sehr, sehr schön. Okay, mein Platz 8 ist der Death Scream. Nicht im Deutschen, Der weil. ist bei mir. Hä? Er ist bei mir Platz 3. Okay. Im Deutschen sagt sie nur Pluto, Flieg und Sieg. Im Deutschen ist es nicht eindrucksvoll. Aber ich mag die Namen Death Scream und auch die Idee dahinter, dass wirklich die Schreie der Toten dir um die Ohren gehauen werden. Und weil es eben diese Pluto-Unterwelt eine der wenigen Andeutungen ist, dass sie tatsächlich mit den Leuten nach dem Tod noch irgendwas zu tun hat. Es ist sehr, sehr cool und ist im Englischen und in dem Japanischen auch sehr cool gesprochen, weil sie ihn eben nicht brüllt, sondern Sondern sie ganz flüstert ihn. ruhig. Das finde ich ganz toll. Also das ist auch eine, ich finde auch, also das ist genau auch meine Begründung, warum ich den toll finde. Zusätzlich finde ich den aber optisch auch, wie er einfach dargestellt ist, dass sie ihn flüstert, dass sie so ein bisschen die Augen halb offen hat nur, dass wirklich so diese Rauchschwaden, wo man wirklich sagen, vielleicht sind es die Geister der Toten, die vorher um sie herumschwirren, die sie sammelt mit ihrem Stab, um Eben, wie dann sie den eben Stab einmal Energie zu um sich sammeln. rumschwingt, das ist Genau. super. Genau, deswegen ist er bei mir Platz 3. Finde ich ganz toll. Ja. Also finde ich auch. Auch der ganze Stab, den sie hat und wie sie ihn einsetzt, unter anderem auch für die Attacke und mit dem Stein und mit allem. Das ist schon, ja, auf jeden Fall. Was hast dein Platz 8? Mein Platz 8 ist der Silver, ist die Silver Crystal Power. Das ist eine Attacke, den sie sehen wir einmal und die ist eigentlich total schräg und overpowered. Eben, ich Die erinnere ist mich nicht, was das ist. aus dem Princess Kaguya-Film, also aus dem, Ah, dem okay. Luna-Film. Am Ende, so Usagi benutzt den Silberkristall, aber die Lösung dieses Mal, damit sie nicht stirbt, ist, dass alle mitmachen. Und die stehen im Kreis, strahlen irgendwann genauso wie der Silberkristall, geben quasi wie so ein Drei, wie so ein, nee, wie so ein Diamant, 3D. Usagi die Energie, die dann auch in die Luft schwebt und alles und so Bände, auch ganz eindrucksvoll zu sehen. Es ist eigentlich der Einsatz des Silberkristalls, nur dass wir plötzlich eine Attacke dazu schreien, die alle schreien und alle machen mit und deswegen musst Usagi nicht sterben, weil sie Das klingt alle ihre super. Energie abgeben. Ich habe den Ge alles was Kaguya ist das die Mondprinzessin Ne, eigentlich. Luna-Geschichte habe ich glaube ich aus meinem Gedächtnis verdrängt, aber die Attacke klingt super und ich mag es eben, wenn alle zusammen und ich mag sehr auch die Fanfictions, wenn Leute sich ihre Kräfte leihen gegenseitig. Genau. Oder Das ist wenn halt, passiert Leute halt ihre immer und Kräfte da. kombinieren, deswegen, ich habe sehr, sehr hoch gerankt auch noch eine, wo Kräfte kombiniert werden. Ich liebe das. Und das ist Zumal es sind natürlich auch ideal. wirklich wieder alle. Da sitzen, Ja. da stehen sie alles und sie sind zu zehn. Und Da die ist Idee, Computer dabei, dass da ist es Tuki sicherer dabei. ist, wenn sie es Genau. zusammen machen, das finde ich super. Genau. Okay, die kannte ich gar nicht mehr und die hat bei mir nichts ausgelöst, als ich jetzt online ein bisschen nachgeschaut habe, aber die klingt total klasse. Auch zu niedrig Ich meine, gerankt. im Endeffekt ist sie ein totaler Plothole, weil ich meine, wenn sie das können, warum machen sie das jedes Mal? Warum lassen sie das arme Mädel ständig sterben? Deswegen. Ja. Aber. Ich darf gar nicht einen Begriff verwenden. Ja. Hängt da zusammen, dass der Silberkristall, und ich glaube, dass den Begriff dann wieder eingeführt haben, als Silberner Reset-Button gilt und deswegen Usagi theoretisch immer wieder wiederkommt. Und meistens sind die anderen ja schon tot, wenn Usagi den Silberkristall einsetzt. Ja, Ja, das und dann wird das stimmt, silberne aber Reset-Button trotzdem. gedrückt und dann ist wieder alles. Sie setzt ihn ja Ja, normal erst aber ein, wenn sie. selbst man, Aber. man sitzt vor Galaxia, man ist noch Ja. zehnt, noch ist keiner gestorben. Eben, da Warum hätte. benutzen wir nicht sofort die Silver Richtig. Crystal Power zu Genau, zehnt? zu Ne? zehnt. Sogar zu drei zehnt. Ne? Ja. Wir haben noch drei andere dabei. Genau, Ne? Das ist ja. so eine, dass es die Attacke gibt, ist eigentlich eine riesengroße Lücke und Ja. eigentlich müsste sie, ist sie viel zu overpowered und Ja. müsste eigentlich, weil der Silberkristall ist halt das Ist. stärkste Element, in dem wir noch stärker machen und übrigens das Risiko, was es eben gibt und weswegen wir ihn nicht benutzen, weil sie nämlich stirbt, jetzt einfach mal ausschalten, die machen es alle Ja. zusammen. Das heißt, dramaturgisch gesehen ist diese Attacke total bescheuert und deswegen ist sie bei mir auch auf Platz 8. Ich finde sie Aber ich finde sie super, aber schön. nicht so canon-kompatibel. Aber das ist da das, was ich an Sailor Moon meistens nicht so mag, wenn sie alle tot sind und Sailor Moon dann zum Schluss noch alleine Genau. nochmal alles gibt. Ich mag es wirklich lieber, wenn sie zusammen kämpfen. Deswegen Genau. mag ich die schon sehr. Dein Platz 7. Mein Platz 7 ist Künzaietos Stromunterbrecher im Anime. Weil das eine meiner frühesten und stärksten Erinnerungen ist. Also das ist die Szene, wo Kunsaito einfach nur über Tokio schaut, sehr sexy aussieht und dann haut's ganz Tokio die Sicherung raus. Weil er zu schön ist für diese Stadt. Also ich mag es erstmal, wenn die Bösewichter schön aussehen, wenn sie attackieren und nicht verzerrt werden, wie es bei Yedite und Zoisite oft war, aber bei Kunsite in dem Fall. Es sieht richtig gut aus. Es ist so dieses Understatement. Er muss nicht schreien, er muss keine großen Bewegungen machen, er sagt nicht ein Wort, seine Augen leuchten auf und Tokio wird dunkel. Ja, das stimmt. Das ist, die ist gut. Die ist Ja. echt gut. Ja. Mein Okay. Platz 7 ist die Aqua Rhapsody, beziehungsweise Mercury Aqua Rhapsody, je nachdem, wie man es möchte. Das ist die letzte Attacke von Merkur. Das Ja. ist die, wo sie aus Wasser erst die Harfe hat, die sie spielt, und dann eben danach diese riesige Wasserattacke kommt. Ich finde auch A schön, A finde ich visuell echt schön. Die haben auch wieder dieses Element, weil die Attacken von all den Inners, ich glaube sogar allen Senshi, wird damit gerufen, indem sie erst quasi die Hand ausstrecken, den Namen ihres Planeten rufen und dann erscheint dieses Zeichen des Planeten in Ja. ihrer Hand und daraufhin können sie diese Attacke dann freisetzen. Okay, das ist schön animiert, das stimmt. Genau, das finde ich wunderschön animiert. Ich mag das mit der Harfe, ich mag das, dieses Sanfte des Wassers und dann aber als Attacke zu benutzen. Außerdem ist es eine mega starke Attacke. Jedes Mal, wenn man sie sieht, ist sie krass. Und gerade Merkur hat so häufig, ne, ich meine, die benutzt gefühlt 3 Staffeln lang Seifenblasen. Ja. Und Wasser ist auch eigentlich so ein starkes Element. Und deswegen habe ich immer darauf gewartet, dass eine starke Wasserattacke kommt. Und das ist auch ein Grund, was dazu kommt, Und weil ich diese Attacke so mag. einerseits, ja, eine Harfe ist auch ein tolles Instrument und oft auch sehr mythologisch noch irgendwie verbunden, aber ich mag es nicht. Aus zwei Gründen. Zum einen die Episode, wo sie die Attacke kriegt. Es muss jetzt begründet werden, dass sie eine künstlerische Ader hat. Also wird wirklich aus der leeren Luft heraus hat sie urplötzlich ein künstlerisches, starkes Interesse, das sie nur in einer Episode hat und nie wieder. Und ich finde auch, sie hat nicht eine Sekunde, in der sie sich für Musik auch nur entfernt interessiert oder Musik macht. Wenn man jetzt das vergleicht mit Michiro, die ihr ganzes Leben lang sich mehrere Stunden am Tag mit Musik beschäftigt hat, das wäre eine Attacke für Michiro. Oder. Wobei Michiro ja direkt mit ihrer Violine auch schon attackieren kann. Ja. Somit, ja, das stimmt. Also Aber ich mag sie dann. trotzdem, ich Und mag es sie hätte auch sehr, ge. einfach weil ich sie so sehr weich Die finde. Attacke ist schön. Wirklich. Sie ist schön und sie ist schön animiert. Und ich mag es, ihr dieses Instrument zu geben. Aber dann hätte ich eben auch gesehen, weil gerade Leute, die viel Mathematik machen, sind oft auch sehr musikalisch begabt. Oder umgekehrt. Musik zu machen, na, macht einen besser in Mathe. Und ja, Rusty macht jetzt Gesichter. Rusty macht sehr viel Musik und nicht sehr viel, ne, ist nicht so gut in Mathe. Aber du hast recht, eigentlich würde die Harfe viel mehr zu Neptun passen, weil ich glaube, hat nicht in der Mythologie hat nicht Neptun eine Harfe sogar? Oder man hätte Oder während der Poseidon in dem See. Fall. Hat er nicht in der griechischen Mythologie eine Harfe oder verwechsel ich das gerade? Apollo hat eine Harfe. Verdammt. Oder? Ich bin mir gerade gar nicht Ja. mehr sicher. Aber man hätte ihr ja Ja. ein musikalisches Interesse geben können. Es Ja, hätte hätte man machen. super Finde gut ich auch. Es gepasst. reizt mich jetzt auch Oh sehr, doch, das dann zu passt es zu schreiben, der muss ich Harfe. sagen. Oder? Apollo Ich muss ist aber auch sagen, Merkur. ja, ist Oh, es. Apollo ist Merkur. Ja, ist es. Oh, Und Apollo ist. okay. Apollo zählt als Gott der Muse, der Daher kommt Musen. das auch. Aber Merkur ist Daher kommt das definitiv nicht auch. musisch als römischer Gott. Nee, aber. Ah, ja, aber in der Aber griechischen es Mythologie ist hätte er. schön gepasst, wenn sie Musik, wenn sie ein Instrument gelernt hätte. Irgendeins, welches auch immer. Sie wäre natürlich super, viel zu super ehrgeizig gewesen damit. Aber das wäre auch eine schöne Freundschaft mit Michiro gewesen, dann von ihrem Unterricht zu nehmen oder mit ihr zusammen zu üben oder was zu machen musikalisch. Es gibt auch dieses schöne Dann Nummer 6. Fan-Canon, wo allen Senshi ein Instrument gibt und dann ein ganzes Orchester zusammenstellt und dann überlegt, wer Das ist könnte nicht welches nur ein Instrument spielen. Fan-Canon, das sind tatsächlich offizielle Echt? Merchandise-Postkarten, die Ist es das gibt. offiziell? Ich dachte, das wäre Ist Fanart. offiziell. Nein, das ist keine Fan-Art. Das ist Oh! offiziell. Das überhaupt. Es gibt diese Konzertreihe in Tokio. Da ist dieses Jahr auch eins, das Sailor Moon Orchestra, Aha, ja, da habe ich Sailor Videos Moon gesehen. Symphony. Ja. Genau. Und das ist die offizielle Art dafür. Ja. Oh, schön. Da war ich nur mit einem nicht einverstanden. Sie haben Hotaru, glaube ich, eine Geige gegeben. Geige gegeben Und und das nicht ist natürlich, Michiro, klar, das ist für ein kleineres Kind ein Instrument, was sie handhaben kann. Aber von ihrem ganzen Charakter würde ich sagen, sobald sie groß genug ist, muss sie Cello spielen. entweder Cello oder eine Tuba oder irgendwas Riesiges. Nicht unbedingt, weil es riesig ist, aber von der Klangfarbe denke ich, würde das schöner passen. Alle anderen Instrumente fand ich sehr schön ausgewählt und auch schön, Ja, ja. die Triangel, ja. Wer hat die Triangel? Es Die würde. Ursage ist die Triangel. Es würde Ich dachte, die in Mord und Huber Totschlag enden, diese Leute in ein Orchester zu stecken. auch. Weil Ja, man hat ja. diese Overachiever, man hat diese Musi also man hat das Michiro das musikalische Genie, man hat Haruka, die sehr eindrucksvoll immerhin sich am Klavier Ja. dazu. Die sind jetzt schon gut. Wir haben Rei und Minako, die viel zu ehrgeizig sind. Und dann haben wir die anderen, die weder den Ehrgeiz noch unbedingt. Na, ich muss mich, glaube ich, verbessern. Ich glaube, Usagi hat den Taktstock, Chibiusa hat die Triangel. Okay. Das passt noch besser. Ja. Weil ich wollte gerade sagen, wie wir User da reinkriegen, ja, das. Aber die in ein Ensemble zu kriegen und dann Ja. auf ein Level zu bringen oder irgendwas Gemeinsames zu machen. Ich meine, wenn man gut ist, ist ja kein Problem, was zu spielen, was nicht so schwer ist. Aber die Ansprüche, die man hat, ein einfaches Stück perfekt hinzukriegen, mit Leuten, die das nicht perfekt können oder wollen, das wäre entweder extrem lustig oder Ja. eine Katastrophe. Ja. Und dann auch lustig. Ja. Ja, ja, okay. Deine Nummer 6. Meine Nummer 6 war Akkyo Taisan. Stimmt, haben wir drüber geredet. Ich habe von Reh, habe ich ehrlich gesagt auch, sie hat so einen Feuervogel. Und ich habe von ihr mehrere Attacken überlegt zu nehmen. Und ich habe keine von ihren Feuerattacken genommen. Sie sind meistens schön animiert. Der Ich. Feuervogel ist aber, der Feuervogel ist ja eine Kombination aus Akio Taisan und Burning Mandala. Ja. Das ist ja, Ah, sie ja, okay. beschwört ja quasi das Feuer auf das Akio Taisan und was rauskommt, ist ein Feuerrabe. Die Und. finde ich auch total schön. Oh, ah, es ist ein Rabe. Ah, Ja, es ist cool, ein weil ihre Rabe. Raben noch dabei sind. Okay, Genau. das ist sehr cool. Und was ich von ihr auch sehr mag, ist die Attacke, wo sie Bogen schießt. Ein Feuerbogen und Feuerpfeile. Der Flame Wobei, Sniper, den hatte ja. ich auch eigentlich erst auf der Liste, Ja. irgendwo relativ weit hinten ist dann rausgefallen, weil ich halt noch andere hatte, auch noch Ja. sehr viel schöner fand. Aber auch der ist toll, ja. Ja. Aber das ist dann eher Honorable Mention. Ja, und wenn ein Bogen dabei ist, ist das meistens immer ein Favorit von mir. Ich habe Ja. früher Bogen geschossen, nur dass die schießt heute noch. Wir mögen das eigentlich schon. Aber man hat so viel Auswahl bei Rei. Ich habe Akuryo-Tais angenommen, weil es Ja. eben nicht eine Superkraft ist, auch wenn ihre Feuerkräfte toll sind. Okay, was ist dein Platz 6? Mein Platz 6 ist ein bisschen ähnlich wie der Feuerrabe, das ist der Supreme Thunder Dragon. Der wird ein Ah, einziges Mal benutzt. okay. Ich habe ihn auf der Wow. Liste gesehen, aber nicht genommen, weil ich mich Ja. ehrlich gesagt nicht mehr erinnert habe. Er sieht Ich so fand ihn cool toll. aus. Es Ja. klingt Ja. gut. Ja. Ja. Es ist halt, ne, es ist eine, es ist im Endeffekt ist es der Supreme Thunder, also auch eine Variante von Sparkling White Pressure. Und ich mag, also visuell finde ich und auch irgendwie dramaturgisch finde ich Jupiters Attacken am Ja. tollsten. Und Weil wir werden dieses, auch noch ne, eine kriegen, deswegen werde ich weil jetzt sie mit. ja, Ja. Aber die muss ich, ne, glaube ich, mir nochmal. anders als Merkur und auch Mars, die ja quasi, auch Venus, die ja quasi die Attacke aus dem Nichts holen, beschwört Jupiter ja wirklich den Donner. Sie hat ja Ja. meistens Ja. diese Antenne, die sie runterholt und Aber dann das können wir geht später es nicht machen, weil das weiter, ist. dann Ja. ist Lass auch. uns Und das diese noch mal. eine Folge, Lass uns aber diese Jupiter eine. noch mal schieben, weil wir kriegen es auf einem höheren Platz, kriegen wir Obwohl, es Jupiter ist egal, nochmal. ehrlich gesagt. Nein, es ist nicht Ja. egal. Du hast nur drei gerankt und eine davon ist Jupiter. Ja. Deswegen würde ich Also sagen, generell, es ist es dieser ist Dragon. klasse, ja. Diese Attacke, die ich wirklich toll finde, weil sie dann, es ist ein Drache aus ihrem, ja, Ich ne? hab's aufgelistet gesehen, aus aber ihrer weil ich Attacke mich kommt. beim besten Willen nicht mehr erinnern konnte daran, habe ich es Ja. nicht genommen, obwohl ich weiß, dass die Attacke existiert. Und ich erinnere mich nicht dran, Ja, eben, deswegen. wenn man, ich habe auf Platz 5 Star Gentle Uterus, den haben wir schon Ja, besprochen. ja. Ich habe auch. Wirklich, weil der Name ist einfach gut. Ja, der ist gut. Der ist super gut. Ja. Ich habe auf Platz 5 den Venus Love and Beauty Shock. Das ist die Küsschen-Attacke von Venus. Venus letzte Attacke. Wo sie quasi dieses Herz auf ihre Hände küsst und daraus dann eben diese Kette von Herzen, die wirklich wie Geschosse schießen. Und das ist auch eine sehr, sehr starke Attacke und die finde ich auch visuell einfach toll. Das ist wieder dasselbe, wo sie dann die Hand aufmacht, dann erscheint das Venus-Symbol. Aus diesem Venus-Symbol küsst sie diese Attacke raus und benutzt sie wirklich als Torpedos. Und wundert sich, warum ihre Und das. Beziehungen nicht lang leben. Ja. Ja, aber ne, vor allen Dingen visuell finde ich die auch einfach Okay, wunderschön. ja. Also visuell geben sie sich auch immer sehr viel Mühe bei Sailor Venus. Das stimmt. Sind nicht meine Lieblingsattacken, aber ich gebe zu, es sieht gut aus. Ja, Dann dein hat Platz 4. mein Platz 4 ist Mondstein, Flieg und Sieg. Und es ist Oh. auch, wir können es auch bei Rusty gleich sagen, es ist Ja, Rustys. bei mir ist es Platz 3. Und Ja. ich glaube, ich hatte das ja vorhin schon gesagt, es bleibt am meisten in Erinnerung. Es ist die erste Attacke, die man sieht. Ja. Und es ist im Titellied. Ja, es ist im Mondstein, Titellied, das stimmt. Flieg und Sieg, Leg es ist soweit. sowas. Ja. Das deutsche Titellied ist gut. Ja. Mein Platz 4 ist World Shaking. Ja, der ist bei uns Platz 2, bei beiden von uns. Ja. Und zwar sowohl Uranus als auch Neptun. Es sieht so gut Ja. aus. Rusty, warum Es ist er bei ist. dir Platz 2? Dann kommen wir auf bei Platz 2 dazu. Okay. Mein Platz 3 haben wir schon gehabt, nämlich das Zementherz. Ja. Das macht der liebe Flieg und Sieg aus Staffel 3. Ja, mein Platz 3 hatten wir auch schon, das ist der Dead Scream. Ja. Also dann sind wir jetzt bei unserem mein Platz 2, Rustys Platz 2, dein Platz 4, World Shaking, Deep Submerge, beziehungsweise Uranus Fleek und Neptun Fleek. Die ersten Attacken von Uranus und Neptun. Sie sehen so gut aus. Und die beiden Sailor sind so gut inszeniert. Es ist immer so ein dramatischer Auftritt. Und es sieht auch gut aus, wenn es im. Also, wir machen jetzt nicht Ceramio, aber das ist was, was viele Ceramio-Darstellerinnen auch gut hinkriegen. Es sieht gut aus. Und es sieht auch in der Serie sehr, sehr gut aus. Es ist was sehr Körperliches. Es ist sehr kraftvoll, ne? Also Ja. dieses, du glaubst, es ist auch etwas, wie für mich auch für Eugen, als ich das geschrieben habe, sehr inspirierend war. Dieses, ne, wie ich sammle die Kraft eines Planeten in meiner Hand und Ja. schmettere sie in den Ja. Boden und dann Das fand ich los, immer. ne? Das fand ich immer gut. Das fand ich immer gut, dass es ist ein ganzer Planet, von dem man hier erschlagen wird. Also, Genau. ja. Das ist immer gut. Ja. Ich fand es eigentlich fast schon schade, dass die Inner Senshi das nicht gekriegt haben. Ja, Das wäre auch ja. witzig gewesen. Stimmt. Ja. Ja, also es sieht gut So ein aus. riesiger Die Jupiter. Musik ist gut. Die Stimmen sind im Deutschen eben auch sehr, sehr schön von Uranus und Neptun. Ja. Es ist wirklich eine super Attacke. Und naja, man ist eben, ich denke, wenn man die Staffel auch mag, in denen es eingeführt wird. Total. Dann ist es natürlich auch, Haruka ist ein sehr kraftvoller Charakter Ja, ja auch. es passt zu ihr. Haruka, ne, so Ja. sehr ich das Sanfte an den Attacken eigentlich sehr oft sehr mag, ist das einfach extrem kraftvoll und Ja, auch extrem das ist die zweite eine Brachialattacke, die Macht. ich auf meiner Liste habe. Ist eine ist Ideal und das andere ist Haruka, ja. Ja, genau. Das mag ich daran. Ja. Immer erstmal Gut, zuschlagen, dann fragen. mein Platz Ja? 2 ist der Silent Glaive Surprise. Das ist die Welcher ist einzige das? Attacke, die wir im Anime jemals von Hotaru sehen, mit Oh, Ansage. okay. Das ist die Attacke, die sie macht, eben eigentlich um die Welt wieder umzubringen, im Nihilenia Arc von Stars. Das ist auch, Sehen wir sie sie benutzt sonst eben. nicht ihre Attacken machen? Nein. Also wir Ich. sehen sie sonst halt immer mal wieder das Ding schwingen, aber das ist das einzige Mal, wo sie eine Attacke ruft. Wow, weil ich habe Ist eine dieser Moment. Animation für Hotaru jetzt gleich im Gedächtnis. Also die muss es ja gegeben haben, wenn du sagst, Also es dass es die gibt nur einmal Animationen gab. auch zu Crystal, Oh. aber ja, es gibt sie ein einziges Mal. Die ist auch ganz stark gezeichnet, ganz toll gezeichnet, weil es natürlich auch, also auch eine sehr künstlerisch wunderschön. Man sieht ganz viel ihre Augen. Sie funktioniert am Ende dann nicht wirklich, aber ich meine, das ist irgendwie, Oh man Mann, sieht und es dann von außen, das kleine Licht wird durch, also das ist dieses kleine Zelt am Ende dieser Dornen, Treppe, die Usagi dann barfuß durchläuft. Man sieht nur das Zelt von außen und wie es komplett mit lila Energie, quasi fast explodiert, es trotzdem nicht funktioniert. Aber Oh, alleine diese deswegen, Animation, dieses, das ja verschwendet sie nur einmal wie zu heißt die genau. nochmal genau? Die heißt Silence Glaive Surprise. Und Überraschung, sie die wird Welt geht unter. angehalten. Sie wird angehalten. Sie Ja. kann sie nicht fertig machen. Und es wirkt auch nicht dort. Aber es ist, ne, ich liebe Hotaru als Charakter. Hotaru war mein, Ja. als Kind war sie mein absolutes Idol. Ich fand sie ganz toll als Kind. Sie war mein Lieblingscharakter, als ich klein war. Und deswegen ist das auch eine Attacke, die ich auch aus diesen Gründen so toll finde. Und einfach, weil auch sie, man einfach auch selbst wenn man die Animation nicht fertig sieht, auch selbst wenn es nicht klappt, sieht man, wie stark diese Attacke ist. Die ist toll, ja. Also, Wie ich heißt die erinnere auf mich. Deutsch eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich heißt sie Saturn, Flieg und Sieg oder Tonflieg und sowas. Sieg, Ja. ja. Keine Kommt mir Ahnung. irgendwie bekannt vor aus dem Manga, deswegen. Weil aus Ja. Dead Scream haben sie auch Pluto Flieg gemacht oder so. Genau. Da haben sie nicht so viel. Okay, dann kommen wir zu den drei ersten Plätzen. Okay, Rusty hat einen Rusty, Platz 1, fang an, der bei ja. mir auch gerankt, nein, der bei mir in den Erwähnungen war. Ja, das ist Supreme Thunder. Also mich hat das immer am meisten Ja. beeindruckt. Ja. Das ist das, was, glaube ich, auch Flora gesagt hat gerade. Ich mag auch. Dass man Ja. mit dieser Antenne und es sieht einfach richtig Ja. krass aus und man hat diese Animationen so. So, die Tür ist verschlossen, wir sehen sie nicht. Was macht Jupiter? Ja. Macht Supreme Thunder und bricht die Tür auf. Oder Ja. in der Folge, wo alle an Chibiusas Schule sich gegenseitig verprügeln und die Monster und das ist ein bisschen fortgeschritten, die Monster gehen in den Boden rein und Jupiter macht Supreme Thunder, glaube ich, und die Ah, in Monster den werden Boden, halb, oder? wenn die, ja, Ja. und der Boden bricht so auf und die Monster werden halb gegrillt. Ja. Ja. Ja, Es ich sieht finde, sie einfach ist gut auch, aus. ganz ehrlich, unter den Senshi auch für mich die stärkste. Ja. Ich meine, die Frau zieht den Donner aus dem Himmel und benutzt ihn. Und hat Blitze in der Das ist Hand und Blitze so sind schon super mächtig, ja. heftig, ja. Eben. Eigentlich müsste Doko wesentlich mehr Schaden nehmen. Ja, Sie haben die das stimmt. Folgen nicht so stark animiert, wie man sollte, aber die Attacke an sich sieht extrem stark aus. Ich Total mag auch toll, die ja. Farben von Sailor Jupiter und aber generell, wenn sie so von einer Hand in die andere oder wenn sie generell, wenn sie es in den Händen hält, das ist schon sehr, sehr stark. Ja, das ist unfassbar. Und dass die nicht rechts und links alle runtermäht, Und dass ja. die ja, es ist eigentlich auch eine sehr tödliche Attacke oder sollte es Ja, eben. zumindest sein mit Ja. Für mich war es wirklich sehr eindrucksvoll, Ja. also weil es halt wirklich so mächtig ist. Es sind halt Blitze. Total. Ja. Blitze sind in 99% der Fälle tödlich und Ja. sehr verheerend, also Ja, ja. eben. Ja, starke Attacke und sie sieht sehr gut aus. Du hattest sie auch auf deiner Top 10. Ja, also Ja. als die Dragon-Version, ne? Aber ja, Ja. definitiv. Und meine Nummer 1 ist die Sailor Planet Attack. Weil es eine Gruppenattacke ist. Ich hatte mich nicht mehr an die andere Gruppenattacke erinnert. Sailor Planet Attack mag ich auch, weil sie quer durch alle Sailor Moon Medien geht. In jedem, also egal wo man hingeht, es gibt überall eine Sailor Planet Attack, wenn sie sich zusammentun. Im Anime ist es einmal gegen Kaolin Knight und sie haben so ausgestreckte Hände dabei. Es ist nicht mal sonderlich spektakulär, aber ich mag einfach die Idee davon, dass sie es zusammen machen. Ja, das stimmt. Und deswegen ist es meine Nummer 1, weil ich es eben Ja. lieber mag, auch wenn sie ihre Kräfte kombinieren, ganz allgemein. Das finde ich immer sehr schön. Das stimmt. Meine Nummer 1 ist auch eine Attacke, die wir nur ein einziges Mal sehen. Und aus selben Gründen, die ich gerade eben schon mal gesagt hatte. Das ist die Mercury Aqua Mirage. Das ist die Attacke, die sie in dem Amy Special, in dem Super S Special Amy's First Love benutzt. Und das ist die mächtigste Attacke, die sie überall jemals hat. Also, was sie macht, ist, dass sie eine Wand von Wasser quasi hoch heraus aus dem kleinen Finger spritzt und dann den Gegner komplett in Wasser umhüllt. Und einfängt quasi in so einer riesigen Wasserkugel. Es ist die erste Attacke, die ich jemals geschrieben habe, selber, in einer meiner Fanfictions. Und es ist außerdem eine der wenigen Attacken, die als Attacke ohne Sailor Moons Hilfe den Gegner besiegt. Ja, also sie Aber klingt ja, sehr und gut. deswegen, gerade eben deswegen, weil Merkur oft als eher das Hirn dahinter und sagt, was die anderen machen, Also als aber nicht Support oft oder... als die mächtige, genau, die ist nicht oft die mächtige Person. Und da hat sie für mich eine der mächtigsten Attacken, die jemals benutzt wurde, aber nur ein einziges Mal. Und Wasser ist mächtig. Wasser ist alleine schon schwer, auf jemanden ein paar Ja. tausend Liter Wasser fallen zu lassen, das ist heftig. Genau. Genau. Und ne, auch das, was ich sage, eigentlich, ne, Makoto ist für mich eigentlich die mächtigste, ne? Aber wenn du ne, Strom kannst du wegleiten. Stromstoß kannst du überleben. Ertrinken nicht so sehr. Aber ja, ich bin auch trotzdem sehr, sehr beim Sailor Planet Attack. Den finde ich auch schön. Die Ja, Message, das sie ist haben ihn nicht gemeinsam. so schön animiert, aber weil ich ihn eben schon so oft gesehen habe in verschiedenen anderen Versionen und weil es eine Gruppenattacke ist. Ah, und ich habe noch eine Honorary Mention, die mir jetzt so nebenher eingefallen ist. Es ist mir aufgefallen, als Meso hier das mit dem Kun Saito, Stromunterbrecher. Ich fand das cool, dass Kun Saito die ganze Zeit, das macht er ja mit diesem Turm. Er schafft irgendwelche Paralleldimensionen. Oder er schafft Ja. irgendwelche sehr, sehr seltsamen Räume, die nicht funktionieren wirklich. Und das finde ich auch ziemlich cool als Fähigkeit. Ja, ich nehme diesen Turm und ich verändere ihn nach meinem Willen. Er baut diesen ganzen Turm ja um. Das kann auch Nefreito bis zu einem gewissen Grad, aber Kun Und den Saito kann es Darker, am ja. besten und er macht es am meisten und da hätte man auch viel draus machen können. Total. Total. Nebendimensionen und das sind auch interessante Ja, also Kunst hat Fähigkeiten. das Fähigkeiten sind schon sehr krass. Er wird immer Ja. als der Stärkste da Was dargestellt. ja. Ich meine, Er ist eine schon sehr stark. letzte Honorable Mention, die ich auch im Endeffekt habe, wenn man so richtig so ganz starke Attacken nimmt, ist natürlich irgendwie der Silberkristall. Weil wenn der benutzt wird, das ist visuell immer Ja. ansprechend. Sie stirbt Ja. halt dabei, ne? Aber die gleiche Zeit. Eben, das ist mir zu dramatisch. Ja. Das wird mir zu viel. Ja. Es gibt eigentlich auch sehr schöne Szenen damit. Also zum Beispiel als diese Beryl-Metallia-Fusion irgendwie besiegt am Ende im Dark Kingdom Arc. Das ist sehr Genau. schön, weil alle tauchen nochmal auf, deswegen. Ja, das ist sehr schön. Das Auch die tat mir dann auch Szene gut. im ersten R-Film, wo sie auf diesem Meteoriten sind, der eben auf die Erde einschlagen soll und sie den halt benutzt, um diesen Meteoriten zu stoppen, am Ende wiederbelebt wird. Aber diese Szene, wo sie dann ganz entschlossen dieses Ding nimmt, weiß, sie wird jetzt sterben und aber noch niemals so einen entschlossenen Blick drauf hatte als Sailor Moon wie in diesem Moment, die finde ich sehr eindrucksvoll. Ja. Ich würde sie nicht in meine Top 10 packen, deswegen habe ich eher diese Silver Crystal Power drin, wo sie eben nicht stirbt, wo sie zusammenarbeiten, aber visuell ist es mega ansprechend. Was ich eben gerne gesehen hätte, was wir nie haben, ist, dass mal jemand eine Attacke neu lernt. Ja, das stimmt. Nicht, dass man, oh, ich erinnere mich oder ich erwerbe sie, woher auch immer, in fertiger Form, sondern dass man sagt, bring mir das bei. Und dass man Du eine. solltest wirklich mal Ikigai und Jugend lesen. Da sind Okay. viele Elemente drin, die dir. Also das, bei mir lernen sie sehr viel. Okay, gut. Ja. Und das würde ich eben auch gerne haben. Ich habe auch Ja. mal was, wo. Weil die Senshi haben nur ganz wenig Defensivkräfte, Sachen. Alles sind Attacken, aber sie sind schlecht drin, sich abzuschirmen, sie sind schlecht drin, Attacken Ja, abzuwehren. das haben die Chitano halt besser drauf oder so zum Ja, das Beispiel. haben auch viele von den anderen Bösewichtern besser drauf. Und naja, dafür gibt es ja Fanfiction. Ja, Genau, dafür ich gibt werde deine Sachen lesen. Auf jeden es Fall, aber meistens lese ich dann erst das, was neu ist, und die großen Dinger Fan. habe ich noch ein bisschen Du, auf ich dem verstehe das Rücken. total, das war eher ein Witz, Ja. aber ja. Na gut, sind wir durch. Genau. Und wir sind bei knapp unter einer Stunde. Es ist also einer von unseren kurzen. Ja. Ja, okay. Also, das hat viel Spaß gemacht. Ja. Sehr. Auch wenn ich nicht so viele Attacken hatte, aber. Ja, es ist okay. Es gibt jetzt von den Aufnahmen her eine Flora-Pause, weil Flora sehr beschäftigt ist. Aber das weiß ich nicht mal, ob die Zuhörerschaft das so sehr zu spüren bekommt, weil wir haben sehr viele Folgen auf Vorrat aufgenommen und werden die jetzt so nach und nach hochladen. Mit etwas Glück kriegen wir dich wieder, wenn wir unseren Ja, Vorrat aufgebraucht bestimmt, haben. bestimmt. Es hat alles sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ja, und ich werde dich schon jetzt vermissen. Du bist ja zum Glück, nehme ich an, noch auf Tumblr. Ich bin auf Tumblr. Man kann mich auf Ja. Tumblr weiterfinden. Alles gut. Es ist jetzt einfach Ja. nur eine stressige Phase, die kommt und die wird aber auch wieder Ja. irgendwann gehen. Danach sind wir alle noch da. Genau. Okay. Also dann vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörerschaft. Vielen Dank an Flora nochmal. Vielen Dank an Gerne. uns. Ja. Ja. Rusty extra aufgestanden um die Mittagszeit. Ja. Okay. Ja, dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen.